Das wichtigste Statussymbol und das prägende technische Gerät der Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg war das eigene Auto, das mobile Freiheit nicht nur symbolisierte, sondern überhaupt erst ermöglichte. Die Fahrerlaubnis zu verlieren, empfand man als harte Strafe. Je jünger und urbaner die Menschen heute sind, desto weniger Wert legen sie auf ein eigenes Auto, da sie Besitz ohnehin als Belastung empfinden. In den Großstädten nutzen sie vermehrt Carsharing-Angebote. Das prägende Statussymbol unserer Zeit ist das Smartphone. Smartphone-Entzug ist heute für Jugendliche ähnlich traumatisch wie früher für Erwachsene der Verlust des Führerscheins. Als vor 100 Jahren das Auto in den Städten allmählich die Kutschen ablöste, war es zwar ebenfalls Ausdruck des Fortschritts. Als Artefakt hat das Auto jedoch eine andere Ontologie, also eine andere Seinsweise als das Smartphone. Das Auto ist ein Objekt, das sich selbst nicht verändert. Man kann mit ihm allenfalls den Ort wechseln und neue Ziele ansteuern, auch wenn es die meisten nur dazu nutzen, in strenger Regelmäßigkeit zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren. Das Smartphone hingegen ist als Artefakt ein Prozess, also eine Kette von Ereignissen. Rein materiell betrachtet ist es natürlich ein Objekt wie das Auto. Seine Grundfunktion besteht aber darin, dass es sich selbst verändert. Statt Veränderung kann man auch Ereignis sagen. Als Ereignisgenerator hat das Smartphone einen Prozesscharakter. Mit einer Oberfläche, die sich ständig ändert, ist es dazu geschaffen, seinem Besitzer unendlich viele Eindrücke zu bescheren. Neue Mitteilungen, neue Tagesnachrichten, neue Apps, neue Videos, neue Spiele. Das Smartphone ist der Fetisch der Neophilen.